diese Stadt kommt der Bass aus dem Untergrund. Homie, hier haben Leute Schiss vor nem Leichenfund. In dieser Zone haben Menschen Knarren unterm Bett. Und ich hock in J-Studio, guck wie ich Lines press. American Express, Fremdwortgeschäfte um die Ecke. Du muckst dich auf dein Psalm hinter der Hecke. Du willst Business, verdienst kein Geld, Spaß. Ich zersetze deine Leiche und steck sie in den Müllsack. Battle Rap, fick dein Geschäft, Schockstraßenrap. Deine Mutter ist bekannt für den Straßensex. Schon von klein auf werden Waffen in die Hand gedrückt. Spätestens mit 12 hat die jeder schon mal abgedrückt. La Familia, il Padrino, Homie, du bist nicht so. Wenn ich komme, schwitzt du, kleiner Hurensohn. Dieser Track braucht kein Refrain wie jeder andere. King Shock ist Boss, nicht wie jeder andere. Straßenpolitik, Bullen sind korrupt und sich zu schützen. Homie, guck, hier fließt Blut, hier gibt's davon Pfützen. Bist du einer von ihnen, Homie, dann lebst du. Wollen sie dich ficken, Homie, dann flehst du. Du machst Kohle, Homie, alles auf Schweizer Konten. Hier sind Schießereien, Alltag wie in Irak-Bomben. Hier spielt man nach den Regeln des Braten. Sonst gehst du mit nem Betonklotz baden. Red bleibt den Gassen, Bruder, undercover, Kickbox. Ich zerleg dich, Felix Blume, ich bin King Shock. Doch hinter jeder Industrie verstecken sich Bosse. Du bist G, hier wirst du gebankt wie ne Fotze. Es geht schon so weit, dass Hater sich streiten. Einige Rapper wollen mich gegen die Weiten. Deine Bitch mag, yes, rubble like it's hot. Hater mögen, yes, Glock an dein Kopf.